auch auf diejenigen Bedürfnisse und Interessen eingeht, die von der verallgemeinerten Warenform der kapitalistischen Produktion unterdrückt werden, also sozusagen auch was die Entfaltung von Individualität betrifft. Da fällt mir ein, was ich eigentlich vorhin nur zu dir noch sagen wollte, das habe ich dann zuletzt vergessen. Das fand ich den Punkt mit dieser Entfremdungsebene, der neuesten Entfremdungsebene, dass die Subjekte eben genau diese Kreativität, die du jetzt in dem Begriff Utopie sozusagen festmachen willst, diese schöpferische, dass sie das ja im Kapitalismus schon genau durch diese vorauseilende Selbstinstrumentalisierung, sage ich mal so formelhaft, und diese, in dieser Richtung schon sehr weitgehend einlösen können. Das ist ja das Vertrackte. Und deswegen sagen sie auch, die Arbeit macht mir Spaß, aber ja, Verdi auch damit, ich bin, da gibt es doch dieses schöne Verdi-Plakat da, was überall rumhängt von Verdi, ne? Also ich arbeite gut, weil ich in der Gewerkschaft bin und so. Mir macht die Arbeit Spaß und Spaß vorne und hinten und es ist ja auch so. Dann frühstückt man zusammen und wie ist es mit der neuen Freundin und so weiter, wird dann von den Kollegen so jetzt aber an die Arbeit und so weiter und so fort. Also zum Teil, ich will das jetzt nicht vollkommen, das ist aber so diese Formen, ja. Und das macht den Leuten auch Spaß und das ist dieses Fourieristische sozusagen, was der Kapitalismus auch auf schlechte, obszöne, verlogene Weise realisiert. Und das sind neue Formen von Gesellschaftlichkeit, die aber hoch als Entfremdung, als verlogen, verkehrt erscheinen. Aber es sind diese Dynamei-Möglichkeiten einer freien Assoziation selbstbestimmter, kreativer, schöpferischer Produzenten. Darauf wollte ich hinausweisen. Das ist so etwas wie, diese Utopie ist am ehesten als Utopie, als bloßes Nicht nirgendwo Land, eben auf dieser Entfremdungsebene, in den falschen, verkehrten Vorstellungen, mir macht die Arbeit so Spaß und das hat und so und Abenteuerurlaub und diesen ganzen Scheiß, der so verlogen, so fade, so abgeschmackt, so, ja, ist, da ist sozusagen das Utopische auf schlechte Weise da. Aber als reale Dasein, eine Möglichkeit, als Dynamis, ist es eben noch nicht ergriffen und gewendet. Das wäre eine kommunistische Produktion und Verteilung, die Abenteuer und so weiter bedeutet auch für die Leute, aber echtes. So sagen wir so jetzt, naiv situationistisch gesprochen. Gut, nur als Gedanke anzuknüpfen. Das ist ja auch der Punkt hier, ne? Genau. Das ist eben der empirische, ich würde jetzt sagen, der empirische Utopiebegriff oder der kategoriale. Also ich ziehe da eher schon auf die, also kategorial mögliche Utopie ab. Ne? Also das tatsächlich das noch nicht sein als das. Aber gut, da wiederhole ich mich dann auch. Warte. Ach so, der Text ist ja noch gar nicht fertig gewesen. Pardon. Lenins Begriff des Klassenbewusstseins beruht auf einer rigiden analytischen Trennung des politischen Totalitätsbewusstseins vom zwar diffus spontanen, aber notwendig ökonomistisch beschränkten Interessenbewusstseins, sodass dieses nur von außen politisierbar sei. Diese Vorstellung ist historisch berechtigt angesichts einer in Russland des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts nur formell unter das Kapital subsumierten Arbeit, die ihren an sich gesellschaftlichen Charakter noch nicht preisgeben kann, indem der terroristische Prozess der ursprünglichen Akkumulation noch nicht abgeschlossen, bürgerlicher Tauschverkehr unentwickelt und die spezifisch kapitalistische Produktionsweise nur in wenigen Industriezweigen voll ausgebildet ist. Unter diesen Bedingungen vermag das Interessenbewusstsein des Industrieproletariats sich nicht aus sich selbst heraus zu aufgeklärter Spontaneität zu entfalten. Also wir machen hier nur Verständnisfragen, oder? Weiter. Andererseits verstellt die wenig entwickelte kapitalistische Produktionsweise in Russland den revolutionären Theoretiker Lenin auf den Blick auf die metaökonomische Dimension des materialistischen Produktionsbegriffs und damit die Entfaltung des Verhältnisses von Produktion und Klassenkampf. Die terroristischen Industrialisierungszwänge nach der Oktoberrevolution und der Zwang zur Beschränkung des Sozialismus auf ein Land reduzieren die Emanzipation der gesellschaftlichen Verkehrsform auf die Revolution technisch-industrieller sodass der emanzipative Gehalt des materialistischen Produktionsbegriffs sich nicht mehr entfalten konnte. Produktion ist, Marx und Engels zufolge, das Prinzip von Geschichte, das naturgeschichtlich zu entfalten drängt, auf der Ebene des industriellen Kapitals sich endlich realisiert, aber in die Ebene einer zweiten Natur sich zurücknimmt. In der deutschen Ideologie impliziert der Begriff von Produktion die Möglichkeit zur vernünftig spontanen Lebenstätigkeit, das heißt zur Naturbeherrschung und zur Emanzipation der Menschen auf dem Boden der Natur selber.